Niemand hatte Angst vom schwarzen Mann. Damals ballten wir uns kaputt. Wer unten lag, war der Verlierer Mann. Unser Zinsis Höhle war, wir brauchten keine Plastikgüte, die uns stupide Welten verkauft. Damals gab's noch keine Handys und Telefone aus Joghurtschalen. Wir brauchten auch keine Supernanny, weil wir früher noch nicht so verblödet waren. Damals war noch alles gut. Damals. Wir notierten damals nicht zu Spaß, sobald uns die Pubertät übernahm. Wir sprachen noch immer in ganzen Sätzen, waren noch erfüllt. Wir sprachen noch Deutsch und konnten nicht sitzen. Unser bester Freund hieß nicht PC. Wir konnten noch keine Pornos sagen, denn wir konnten ja noch nicht einmal online gehen. Damals war noch alles anders.